Nauri Health. Hallo Leute, guten Morgen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie haben Salle reich und kommen voran. Lassen Sie uns auf den Menschen beten, die mit der Mission im biologischen Gleichgewicht läuft. Es gibt keine bessere Rasse als eine andere, die sich nur in den Phänotypen unterscheidet. Priorisieren wir die Menschen, die Gefühle, die Akten, die Freiheiten und Rechten von einer zu anderen. Priorisieren wir die Hilfe und Unterstützung von Kindern. Helfen wir mit, die Armut zu verringern, indem wir jeden Schüler von Geburt und ein Stipendium geboren und in einem bestimmten Alter geboren werden, während wir gleichzeitig einen Durchschnitt abdenken. Allein exzellente Mutter und Vater alteren Menschen und Gruppen von Hochschulabsolventen, die innovativ sein und sich engagieren mussten, investieren Hilfe. Dankeschön und bis später. Julius Caesar. Dicker.